I. Hier ist der Ansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die neue Rufnummer erfahren Sie bei der Telefonauskunft unter der Nummer 6765.